Hier ist Peters Inforadio. Mit einer großen Vortragsveranstaltung endete der Wahlkampf des NPD-Kreisverbandes Koblenz. Hauptredner war der Bundesvorsitzende der Partei, Udo Vogt. Prominente Gäste waren der bekannte Nationalist Steiner Wulff und der Vorsitzende des benachbarten Kreisverbandes Westerwald, Christian Stoib. Den Vorsitz führte der Koblenzer Kreisvorsitzende Karl Galeazzi. Ich darf besonders begrüßen unseren Kameraden Adams, der Tausende von Wahlzeitungen in die Haushalte Koblenz getragen hat, unseren Kameraden Thomas Wulff, genannt Steiner, unseren Kreisvorsitzenden Westerwald, Christian Stoib, und natürlich besonders unseren Parteivorsitzenden Udo Vogt. Ja, werte Gäste, Kameradinnen und Kameraden, Wahltag ist natürlich immer Wahltag und die Medien stellen es so dar, das ginge es bei diesem Wahlkampf um Weg oder um Möhr. Dabei geht es, wie bei allen Wahlkämpfen in den letzten Jahrzehnten, eigentlich nur noch um eins, um Deutschland. Die Bedeutung der NPD ergibt sich nach Udo Vogt auch aus der Vehemenz, mit der sie bekämpft wird. Daher präsentierte er zunächst einen kurzen Rückblick auf das gescheiterte Verbotsverfahren und andere Parteiverbote in der BRD. Wenn wir uns heute dieses Spiel anschauen, dass da draußen von Anfang an ein Polizeiwagen nach dem anderen kam, wenn wir gehört haben, dass gestern Nacht das Stammlokal der NPD in Frankfurt von der Antifa entglast worden ist, damit wir dort die Wahlabschlussfeier nicht halten können. Der Wirt hat aber gesagt, er kümmert sich um neue Fensterscheiben, wir können trotzdem kommen. Auch solche Leute gibt es noch in Deutschland. Aber dann sehen wir eigentlich, was dieses politische System für eine Angst vor Veränderung hat und vor allem vor Angst vor uns hat. Keiner Partei in Deutschland misst man eine solche Bedeutung zu, dass man also durch drei Verfassungsorgane die Partei verbieten will. Dass man heute wegen einer ungeleiteten Veranstaltung, weil ein anderer Wirt wieder umgefallen war, gleich vier Streifenwagen hierher schickt, die den Leuten hinterherfahren vom Treffpunkt, um zu wissen, wo wir uns versammeln. Staatsschutz, der mich hinterherfährt, um zu wissen, wo ich übernachte und so weiter und so fort. Das heißt, man nimmt uns sehr, sehr ernst. Und da müssen wir uns eigentlich fragen, warum tut man das? Und ich denke, das sollte sich schon bei jedem klar sein, denn das unterscheidet uns von Kommunisten. Die Kommunisten sind in der Meinung des Volkes nicht verankert, während wir Nationaldemokraten eigentlich genau das sagen, was das Volk denkt. Was uns vom Volk trennt, das ist nur die Propaganda. Das sind die Hetzfilme, die im Fernsehen laufen. Das ist das Negativ-Image, die Stigmatisierung der NPD. Damit hat man es geschafft. NPD war in den 60er, 70er Jahren in 7 Landtagen vertreten und damit nach dem Zweiten Weltkrieg die erfolgreichste nationale Partei in Deutschland. Man hat uns dann aber rausgebracht mit der sogenannten Faschismuskeule. Das Hauptthema der Rede Udo Vogts war die derzeitige politische Lage in Deutschland und Europa. Der wirtschaftlichen Entwicklung kommt dabei natürlich eine zentrale Rolle zu. Die Arbeitslosenzahlen kennt ihr selber, dass wir die realistisch bei 8 Millionen Arbeitslosen liegen. Wir erleben, dass wir seit 10 Jahren in Deutschland keine Reallohnsteigerung mehr haben. Das heißt also, die Preise werden teurer, seit dem Euro ganz besonders, als tatsächlich an Lohnerhöhung gewährt wird. Ein besonderes Augenmerk richtete er auf die Lohnentwicklung innerhalb der EU. Aber wir sehen, innerhalb dieser EU, alle anderen explodieren, nehmen zu und wir Deutsche zahlen. Wir sind der größte Nettozahler der EU. Die Gründe für die wirtschaftliche Fehlentwicklung Deutschlands sind bekannt. Wir sind ein Land mit korrumpierbaren Politikern, die sich ständig Asche aufs Haupt streuen, die in Wirklichkeit die Politik der alliierten Kriegsgewinner betreiben. Man nennt solche Leute eigentlich Kollaborateure, die wir eine Regierung haben, die nämlich die Politik der Feinde besorgen und nicht die Politik des eigenen Volkes. Und hier müssen wir natürlich als erstes anfangen, indem wir, das sagen wir ja auf all unseren Veranstaltungen, in all unseren Werbungen, zu sagen, du brauchst dich nicht zu schämen, Deutscher zu sein. Wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Denn es ist das Hauptanliegen der NPD, den Menschen zu vermitteln, dass wir eine großartige Nation sind, dass wir ein großartiges Volk sind, dass wir in der Vergangenheit Großartiges geleistet haben. Dass wir in der Zukunft aber nur Großartiges leisten können, wenn wir uns zu unserem Volk bekennen, wenn wir lernen, wieder zusammenzustehen, wenn wir unsere Identität zurückgewinnen. Arbeitslosigkeit und Zuwanderung passen einfach nicht zusammen. Zu Zeiten, wo wir 8 Millionen Arbeitslose haben, beschließen wir ein Zuwanderungsgesetz. Alle Parteien im Bundestag, alle. Gleichzeitig wandert die deutsche Industrie ab ins Ausland. Wir erlauben den Deutschen, der deutschen Industrie, Arbeitsplätze in Deutschland zu schließen, die Produktionsstätten zuzumachen, im Ausland neue aufzubauen und die Produkte dort billiger einzuführen, als sie sie in Deutschland produzieren können. Eine solche Irrenpolitik würde ein Volk, dem man das Rückgrat nicht gebrochen hat, nicht durchziehen. Und daher hat man eine solche Angst vor einer Partei wie der NPD. Angela Merkel wird seit ihrem Regierungsantritt vor allem im Ausland hochgelobt. Kein Wunder, denn... Und zwischen den Zeilen konnte man lesen, warum man Frau Merkel so geschätzt hat und so gelobt hat, weil Deutschland sich nämlich einseitig verpflichtet hat, weitere 2 Milliarden in die EU zu bezahlen und damit unseren Nettobeitrag zu erhöhen. Und die Folgen? Und Globalisierung bedeutet zurzeit für uns in Deutschland pro Tag den Verlust von 1.500 Arbeitsplätzen. Denn wir in Deutschland haben 150 Jahre Arbeitskampf gehabt. Wir haben sozialen Fortschritt. Wir haben Arbeitsplatzschutzsicherungsgesetze. Wir haben Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wir haben soziale Absicherung. Wir haben soziale Einrichtungen von der Toilette bis zum Urlaub. Was alles in Deutschland möglich ist. Und dann geht mal nach China. Wir konnten jetzt erst letztens im Monitor so einen Bericht sehen, wie es da aussieht. Dort gehen also die Kohlekraftwerke ungefiltert. Blasen, die ihren Dreck nach draußen, während in Deutschland Filter vorgeschrieben sind. Die Gerbereien, die Färbereien, die haben kein Klärwerk. Die leiten den Dreck ungefiltert in die Flüsse. Großes Fischsterben. Die Menschen erkranken, weil sie krebserregende Mittel im Trinkwasser haben, weil es über die Flüsse ins Trinkwasser einsickert. Und das interessiert die alles nicht. Wenn da ein Schreiner mal der Arm durch die Kreissäge geht, ja, dann ist der Schreiner ein ganz armes Schwein, weil für den sorgt keiner, der kriegt dann keine Umschulung. Eine solche Politik wird von Deutschland auch noch steuerlich gefördert. Ein deutsches Unternehmen, was hier Tore zumacht und baut im Ausland ein neues Werk auf, kann in Deutschland die gesamten Investitionskosten von den Gewinnen abschreiben. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die zahlen in Deutschland keine Steuern. Gleichzeitig aber... Es kann nicht sein, dass einer, der noch nie für dieses Land etwas getan hat, vom ersten Tag den gleichen Anspruch hat, wie einer, der 40 Jahre lang hier mal hoch hat. Aber die Politik der etablierten Parteien ist eine einzige Heuchelei. Kurz vor der Wahl kommt die CDU mit Anti-Ausländer-Plakaten, da wird die CDU gewählt und nach dem Wahlkampf hat sie nichts mehr davon gehört. Die Gründe für diese Politik liegen im Gewinnstreben der Industrie. Olaf Henkel, Vorstand der Bundesarbeitgeberschaft, hat das kürzlich in einer RTL-Fernsehdiskussion gesagt, wir brauchen die Ausländer in Deutschland, damit die Lohnerwartungen der deutschen Arbeitnehmer nicht in den Himmel wachsen. Das geht jedoch zu Lasten der eigenen Bevölkerung. Wir bräuchten die sozialen Einschränkungen in Deutschland gar nicht, wenn wir die Sozialleistungen nur für Deutsche einsetzen würden. Wir haben ja von den 10 Millionen Ausländern, die sich offiziell in Deutschland befinden, immerhin 1,8 Millionen, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsleistung nachgehen. Das heißt also 20% gehen arbeiten. Der Fluss von Asylbewerbern hat jedoch keineswegs abgenommen, wie manche vermuten. Stattdessen werden Asylbetrüger auch noch belohnt. Wenn der Ausländer zwar vor Gericht enttarnt wird, dass er uns belogen und betrogen hat, wenn er aber nachweisen kann, dass es ihm, wenn man ihn abschiebt in seinem Heimatland, wirtschaftlich schlechter geht, als wenn er in Deutschland bleibt, dann darf er hier bleiben. Förderung für Familien gibt es jedoch kaum. Wir haben in diesem Land für alles Geld übrig. Es gibt Programme für Homosexuelle, es gibt Programme für Lesben, es gibt Programme für Antifaschisten. Es kriegen alle Hunderte von Millionen in den Hintern geblasen, aber es gibt kaum Unterstützung, so gut wie keine Programme für deutsche Familien. Die Ursachen dafür liegen in einer verfehlten Politik. Wir haben die Kinderarmut, weil die meisten sich keine Kinder mehr leisten können. Dagegen wird den Deutschen eingeredet, dass die Ausländer Deutschland aufgebaut hätten. Wenn der Freund aus Deutschland aufgebaut werden müsste, war kein Ausländer. Ja. Die kamen erst, nach das Wirtschaftswunder da war, Deutschland aufgebaut haben, im Wesentlichen eure Mütter oder eure Großmütter. Die Trümmerfrauen, die Männer waren entweder tot, die waren gefangen oder waren in Gefangenschaft. Dieser Zustand wird durch die Verträge der EU zementiert. In Deutschland wird sich jedoch etwas ändern, wenn dem etablierten System das Geld ausgeht. Diese Entwicklung zeichnet sich ja bereits ab. Um zu verhindern, dass das Volk dann die NPD wählt, sollte die Partei vor einigen Jahren verboten werden. Die Lösung für die wirtschaftlichen Probleme liegen in der Renationalisierung der Wirtschaft. Damit einhergehen muss ein erneutes Nationalbewusstsein des deutschen Volkes. Vogt schloss seine Rede mit einem Appell an die deutschen Tugenden, die alleine die Zukunft Deutschlands garantieren können. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.